Wenn du sagst, ich soll gechillt bleiben, rapp ich extra heftig. Du trägst eine Bomberjacke und dich eine Kevlar-Weste. Du springst Opfern an den Hals, ich will die Faggots erwürgen. Rapper stellen sich in eine Schlange, um mich battlen zu dürfen. Der Deutschrap-Thron ist ein Manager-Pint. Ich setz mich da nicht drauf, obwohl ich der Beste hier bin. Yeah, du bist kein Underdog, nur weil du ein Hund bist. Deine Fairy-Crew ist völlig schwul und besteht nur aus Hunden mit gebeiteten Styles. Machen dumme Fotzen Geld, deine Bitch ist so behaart, sie hat mehr als nur ein Trommelfell. Du bist metrosexuell, bedeutet schwul, doch nicht geoutet. Deine Flows sind wack und klingen wie dumme Affenlaute. Du kannst breiter als alles sein, aber raps wie eine Bitch. Ich scheiß auf Interviews und so, denn meine Tracks sprechen für sich. Fick auf deine Jam-Opfer, ich werde niemals live rappen. Ich hab zwei Kreissägen statt Händen, nur um besser zu flexen. Deine Crew besteht nur aus Schwuchteln, die cosplayen. Nenn das Hobby, doch ich nenne das voll gay, du Bitch. Kriegst Handels als Accessoire. Du brauchst viel Zeit bei der Klamotten wie bei der Waffenwahl. Deine Crew besteht nur aus Schwuchteln, die cosplayen. Nenn das Hobby, doch ich nenne das voll gay, du Bitch. Kriegst Handels als Accessoire. Du brauchst viel Zeit bei der Klamotten wie bei der Waffenwahl. Ich bin niemals gechillt, weil ich einfach zu real bin. Deine Freundin betrügt dich mit deiner Zucchini, während ich Gelen reiße. Mähst du grad den Rasen? Am Mic hab ich Bauer wie Duracell Hasen. Chuck Beer Shit, 100% Schwanz in die Muschi. Ich habe mehr geile Lines als Winnie Pooh, Bitch. Du kriegst den Chick ins Gesicht, wenn du aufmuckst. Wenn mich dein Besitz interessiert, geh ich zur Auskunft. Ich chill im Internet und du musst ins Internat. Du bist ein Rapper, doch du weißt nicht, wie man Kinder macht. Du sprichst von Realness, doch bist du MC Pinocchio. It's a prank, Bro, ich find dich doch nicht dope. Du schwuler Benjamin, ich werd dein Geld abziehen. Ich sage etwas Realness und du musst das recherchieren. Ich komm als zwei good Bitches worken mit den Ärschen. Und sie ziehen sich einfach aus, man, sie können sich nicht beherrschen. Deine Crew besteht nur aus Schwuchteln, die cosplay. Nenn das Hobby, doch ich nenne das voll gay, du Bitch. Kriegst Handels als Accessoire. Du brauchst viel Zeit bei der Klamotten wie bei der Waffenwahl. Deine Crew besteht nur aus Schwuchteln, die cosplay. Nenn das Hobby, doch ich nenne das voll gay, du Bitch. Kriegst Handels als Accessoire. Du brauchst viel Zeit bei der Klamotten wie bei der Waffenwahl.